Wer dieses Buch liest, um etwas über ein trauriges Einzelschicksal zu erfahren, über ein armes Kind, das sich hochgearbeitet hat, der wird enttäuscht werden. Natürlich verstehe ich Arbeitslosigkeit auch deshalb, weil sie mir bekannt ist. Ich weiß, dass es kein echtes Leben gibt, sondern nur andere Leben abseits von Bildungsbürgerblasen. Ich weiß, dass der kleine Mann auch ein Arschloch sein kann. Dass das kein selbstverständliches Wissen ist, habe ich an der Journalistenschule festgestellt, wo man immer noch selbsternannten Reportern begegnen kann, die meinen, in Stripclubs, an der Autobahn und in Baugruben das wahre Leben finden zu können. Ich weiß, dass ich als Kind arm sein musste, damit Deutschland vom kranken Mann Europas zu dem Wirtschaftswunderland werden konnte, das es in den letzten Jahren war. Ich habe verstanden, dass dieses Land Geld sparen musste und dass es beschlossen hat, an mir und meiner Familie zu sparen. Einfach weil wir uns nicht wehren konnten. Und dass wir in den politischen Entwicklungen Anfang des Jahrtausends weitgehend vergessen wurden. Unsere Bedürfnisse. Unsere Existenz. Ich weiß, dass es nie darum ging, mich als Individuum leiden zu lassen, aber dass man es in Kauf nahm, als es passierte.